Zum 85. Gründungstag der heroischen koreanischen Volksarmee verlieh die Traditionsgesellschaft der Pongrischen Volksarmee dem Genossen Kim Jong-un das Ehrenkreuz der Pongrischen Volksarmee. Der Orden und die Urkunde für Kim Jong-un wurden am 12. April dem außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter der TVRK in Polen übergeben. In der Urkunde steht: Zum 85. Jahrestag der Gründung der koreanischen Volksarmee durch den Generalismus der Demokratischen Volksrepublik Korea Kim Il-sung verleiht die Organisation dem obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee Marschall Kim Jong-un das Ehrenkreuz der polnischen Volksarmee.